Nummer 5. Sie hören eine Führung im Museum. Dieses Bild, ein Kunstwerk des großen deutsch-französischen Malers Kurt René, zeigt zwei Menschen, die sich umarmen. Es handelt sich hier um ein Liebespaar. René war seiner Zeit immer schon voraus und malte in den Anfängen seiner Karriere Liebesszenen, obwohl man Emotionen nicht öffentlich preisgeben durfte. Viele Jahre später malte er auch abstraktere Bilder, die stets etwas symbolisierten. Dieses Bild hier ist eines davon. Die Berge im Hintergrund symbolisieren die Schwierigkeiten des Lebens. Die Vögel, die herumzwitschern, stellen die Freude und Harmonie dar, die das Paar in den Anfängen seines Lebens hat. Die Botschaft Renés war also, dass Liebe alle Probleme beseitigen kann.